Ich würde sagen, Sie gehen jetzt, sonst rufen wir die Polizei. Acabas de abandonar el mundo de las imágenes. Estás entrando en el mundo de los sonidos y las palabras. Se abre tu visión interior. Se enciende el cine en tu cabeza. Bienvenida. Bienvenido a la visión radiofónica. Es ist soweit. Hier beginnt Niemandsland mit Helge Schneider. Er singt auf Spanisch. Das Lied heißt Dolores. Das Lied handelt von Liebe, Schmerz, Leid, Eifersucht, von Drama, von Betrug, von Auto, Schmiererei, von Hehlerei, von Entführung, von Ratlosigkeit, von Rastlosigkeit, von Verlassenwerden, von Verkommen, vom Auseinandergehen und vom Fettwerden. Und von lustiger Traurigkeit. Era tu asilia, frase gloria. Porque Lorena, porque no ha de notidas, si amor. Y con un cinto de bolfaca, de la cinto de Santa Cruz. Y colonia de Pupulo, y lo hacer de Pulgada. De la rosa, la flor se le recrede, más que galeras, a tu vida de la tira. Ego se lo deja de volver. La supura de la dala puricanta. Coxinea. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, Dolores, Dolores de la vagina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Helge Schneider. Er verwechselt hier, glaube ich. Antonio está confundiendo la canción popular mexicana, Mexiko und Spanien. Guten Morgen, Werner. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die rücken ja immer näher zusammen, Mexiko und Spanien. Man braucht sich ja nur die deutschen Touristen hier anzugucken in Barcelona, die sich diese mexikanischen Sombreros kaufen. In der Ramblas, ja? Ja. Richtig, Englisch und deutsche Touristen verrückt. Mit ja. Mexikanerhüten. Das passt, das ist Folklore, das passt zum Sommer. nach dem Motto, ist doch egal, irgendwas Schräges werden wir uns auf den Kopf ziehen. Ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen allerseits. Heute auf dem Programm verschiedene völlig interessante Sachen. Noch mehr lustige Clownereien mit Helga natürlich. Possen, Clownereien, schräge Sachen, Faxen. Gleich als Höhepunkt ein sozial anklägerisches Lied. Vielleicht auch das, sagen wir mal, das politischste Lied, das Helge je geschrieben hat. Das heißt, unterstehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude. Das ist ein Protestlied, das Helge vor einigen Jahren verfasst hat. Dann haben wir auf dem Programm heute ein kleines Porträt und Neuigkeiten von der früheren Ostrock-Gruppe Silly. Und natürlich jede Menge Kulturnotizen, politische Nachrichten und allerlei Vermischtes. Yo. Guten Morgen. Beginnen wir mit Helges Sozialklage. Da stehen Sie in Zweierreihen vor der Pommesbude. Helge Schneider. Das nächste Lied ist ein Protestlied. Es heißt, und da stehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und warten auf das, was Ihnen gebührt. Und da stehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und Sie warten auf das, was Ihnen gebührt. Da stehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und Sie warten auf das, was Ihnen gehört. Und da stehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude und Sie warten auf das, was Ihnen gebührt. Guten Tag, die Dame vom Grill. Eine doppelte Portion Pommes mit Mayonnaise und Soße. Kein Ketchup im Schälchen mit Picker. Was noch? 2,30 €. Hier das Geld. 70 Cent retour. Auf Wiedersehen, ich muss gehen mit den Pommes in der Hand. Und da stehen Sie wieder in Zweierreihen vor der Pommesbude. Sie warten auf das, was Ihnen gewöhnt. Schleier, fade, fade, das Licht, Nebelschwaden steigen an den Waden, erwartenden hoch bis an den Puls. Asphalt, Asphalt, Asphalt. schillernde Pfützen im Asphalt. Die Nacht ist da, der Mond bricht das Schweigen. Und da stehen sie wieder im Feuerreich und sie warten auf die letzte Bestellung. Bevor die Roulade fällt, einmal noch dabei sein. Cola, Fanta gemischt zum Mitnehmen, aha, to go. Die jetzt geschlossen hat. Und da stehen sie die ganze Nacht, bis der Morgen quälend einsam die Seelen in Schach gehalten hat. Gedanken fliegen wie Bohrer durch das Betonfeld. Maiskolben werden von Maschinen geerntet. Und die Räder im Wind. Autos rasen führerlos durch die Nacht. Die Magnetbahn stromabwärts fließt der Rhein am besten. Das Leben der Menschen in der Schlange betörend echt. Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh. Da stehen sie wieder. Jo, Helge Schneider, da stehen Sie wieder in Zweierreihen von seinem Album Füttern verboten. Helge Schneider, Protestlied. Sie stehen an der Pommesbude und starren in die Nacht und warten auf das, was ihnen gebührt. Einmal Pommes mit Mayo. Die erste deutsche Band, die versucht, jetzt den Spagat zu schaffen zwischen Ostrock und einem modernen westlichen Image, ist die frühere DDR-Band Silly. Sie waren in der DDR schon eine Legende. Nun soll der Gruppe das gelingen, laut Plattenkonzern natürlich, was noch kein Ostrocker geschafft hat. Die Musiker wollen auch die Fans im Westen erobern und ihre Vergangenheit hinter sich lassen, so heißt es im Spiegel. Es ist sehr interessant, dass der Spiegel, das Spiegelmagazin dieser Band, immerhin 4 lange Seiten widmet. Die Band Silly war eine der ersten Rockbands, die ausreisen durften. Ich habe die 1987 in Berlin, in West-Berlin gesehen. Und die waren schon ganz schön knallhart rockig drauf. Die hatten ihre Fans natürlich auch im Westen. Als eine der wenigen Ostrock-Gruppen, die nicht offiziell, sagen wir mal, regimegetreue Musik machten oder so Pudi-mäßige Sachen, sondern die etwas ganz Eigenes, etwas Tieferes hatten. Sie haben jetzt ein neues Album draußen, das auf Platz 3 in den Charts schoss und sich auch im Westen gut verkauft, so heißt es. Vor ein paar Wochen bekam die Band eine goldene Schallplatte überreicht. Die kriegt man jetzt für ungefähr 100.000 verkaufte Alben. Eine Marke, die keine der alten Ostbands in den vergangenen 20 Jahren erreicht hat, nicht mit einem neuen Album. Es war, wenn man so will, ein musikhistorischer deutsch-deutscher Moment. Bataillon d'amour. Vor allem aber haben sich Silly entschieden, zukünftig keine Ostrock-Konzerte mehr zu spielen. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Dieser Abend in Berlin ist eine Abschiedsvorstellung. Es handelt sich um einen Abend, der hieß Ostrock in Klassik. Der fand am 11. September statt. Und das war eine Art All-Stars-Konzert. Da waren also jede Menge ehemalige DDR-Gruppen angetreten, um sich vielleicht dem Westpublikum zu zeigen oder sich auch für immer zu verabschieden. Wer weiß. Da berühren sich ihre Schatten lautlos und verführen. Diese Bands wollen natürlich nicht vergessen, woher sie kommen. Die kommen wirklich aus dem Osten. Und die Wurzeln sind natürlich wichtig, im Rock natürlich. Der Osten ist wichtig, aber Silly setzen gerade an zum Sprung über die alte Zonengrenze. Ein bisschen spät, die gibt's nämlich seit 20 Jahren nicht mehr. Sie wollen schaffen, was die Pudis, Karat oder City zuvor nicht schafften. Silly wollen gesamtdeutsch sein oder einfach nur deutsch. Eine Band jedenfalls, an der nicht ständig das Wort Ost klebt wie altes Papier. Ostband, Ostrock, Oststars, Osthit. Es gab eine Riesenchance für uns, sagt Hass Becker, der Manager. Die Zeichen stehen besser als je zuvor. Warum weiß man nicht, wir befinden uns in der Krise und so etwas zu sagen ist natürlich kühn. Die Frage ist, ob der Westen schon weich genug ist, ein durchlässiges, eroberbares Gebiet für eine Band mit Vergangenheit vielleicht. Silly gibt es seit 1978. Von der Urbesetzung ist heute niemand mehr dabei. Aber Richie Barton, Uwe Hasbecker und Jeki Reznicek, der Bassist, spielen seit den 80er Jahren in der Band. Die Sängerin hieß Tamara Danz und sie sang lakonisch, herb, teils ordinär, oft kühl. Aber was sie sang, schien irgendwie zu stimmen. Die Texte schrieb ihr der Rockdichter Werner Karmer auf den Leib. Silly, ursprünglich Familie Silly, wie gesagt, ist eine Band, die 1978 aus Berlin gegründet wurde und die vielleicht durch ihre Sängerin Tamara Danz populär wurde. Bandgründer war Thomas Fritsching an der Gitarre und am Gesang, zusammen mit Matthias Schramm an der Bassgitarre. Er entdeckte Tamara Danz als Sängerin, holte den Keyboarder Ulrich Mann von der Musikhochschule Weimar, jawohl, Mike Schafmeier, Schlagzeug aus Cottbus und Manfred Kusno an den Keyboards. Heute besteht die Band aus dem langjährigen Musikerstamm Rüdiger Richie Barton, wie ich gerade gesagt habe, eben Hasbecker Reznicek und, jetzt kommt das Spektakuläre, sie haben eine neue Sängerin, die heißt Anna Loos. Als ständiger Gastmusiker sind Reinhard Petereit alias Herr Petereit, Daniel Hasbecker und Sebastian Reznicek dabei. Der Bandname Silly stand bereits fest, wurde aber von den DDR-Behörden wegen des Anglizismus nicht zugelassen. Überdies wird Silly übersetzt mit albern, einfältig. So nannte sich die Band Familie Silly und erklärte Silly kurzerhand zum Bandmaskottchen, eine Katze. Ab 1982 nannte man sich nur noch Silly. Die Behörden akzeptierten dies. Interessant, die DDR hatte also da ihre Bedenken, eine Band mit dem Anglizismus Silly benennen zu lassen. Die ersten Gastspiele fanden in Rumänien und in Norwegen statt. Besonders in Rumänien waren sie sehr erfolgreich. 1981 gewannen sie den Grand Prix der Bratislava Lira, einen der bedeutendsten Unterhaltungsmusikpreise der RGW-Staaten. Kurz darauf stieß auch Texter Werner Karmer zur Band. Jawohl, Karma wie das Karma in der buddhistischen Religion. Er schaffte es, die Band mit ihren Texten in der Musiklandschaft der DDR unverwechselbar zu machen. Die Songs von Silly sind zumeist sehr poetisch und haben versteckte Andeutungen, die sich, vorbei an der Zensur, mit den Lebensumständen in der DDR kritisch auseinandersetzten. Und das heute auch noch tun. Sängerin Tamara Danz erläuterte in der Nachwendezeit die Vorgehensweise beim Texten und beschrieb, dass man bewusst sogenannte grüne Elefanten in die Songs einbaute, also Textstücke, die so übertrieben und kritisch waren, dass sie garantiert von der Zensur angegangen wurden. Neben diesen grünen Elefanten, diesen Übertreibungen, konnten dann kleinere, verstecktere Andeutungen, die das bewusst hörende Publikum durchaus wahrnahm, im Text verbleiben. Sehr schlau, das machen ja auch unsere Politiker. Die kündigen ja monströse Kürzungen an, um dann diese kleinen versteckten Kürzungen, die sie in Wahrheit wollen, den Leuten auch wegzunehmen. Eine Taktik, die Taktik der grünen Elefanten. 1982 ersetzte Richie Barton, der seit 2 Jahren mit Tamara Danz zusammengelebt hatte, die beiden Gründungsmitglieder Manfred Kusno und Ulrich Mann am Keyboard. 1984 verließ auch der Schlagzeuger Mike Schafmeier die Band und wechselte zu MTS. Sein Nachfolger wurde Herbert Jung. Dann kam Jacky Reznicek, Bassgitarre von Panko, dazu und Werner Hassbecker an der Gitarre und an der Geige, der zuvor bei Sternkombo Meißen gespielt hatte. Die kamen dazu. Hassbecker, zunächst heimlicher Geliebter, wurde Partner und später Ehemann von Tamara Danz. Na, wenn das kein Grund ist, zur Band zu stoßen? Im Film Flüstern und Schreien, ein Rockreport, wirkten Cilly neben anderen Bands aus der DDR im Jahr 1988 mit. 1989 trennte man sich dann bis auf Weiteres von Werner Karma. Auf Februar sind nur noch 2 Texte von ihm, auf dem Album Februar. Die Songs wurden nun hauptsächlich von Tamara Danz, Richie Barton und Uwe Hassbecker geschrieben und von Tamara Danz mit Unterstützung von Gerhard Gundermann getextet. Noch ein ganz großer des DDR-Rocks, auch leider schon gestorben. Das Album Februar enthält kritischere und direktere Texte als die Vorgängeralben. Es gilt als Soundtrack zur Wende 1989. Es folgten viele Tourneen, unter anderem in Deutschland, Dänemark, Schweden, Österreich, USA und 1993 das Album Hurensöhne. Kann ich nicht. Wie kann ich leben? 1994 musste Thomas Fritsching die Band verlassen. Ebenfalls in diesem Jahr entstand das Live-Doppelalbum Cilly und Gundermann und Seilschaft nach einem gemeinsamen Konzert beider Bands. Hassbecker und Barton betätigten sich in der Folge immer mehr als Musikproduzenten, unter anderem für Gerhard Gundermann, Zitti Karat und viele mehr. Ihr Verbrauch für euer Marktgeschrei. Ihr hört nicht mal, wenn einer Hilfe ruft. Hier unten hört man meilenweit. Von oben sieht das Wasser wie ein Spiegel aus. Du starrst herein und siehst mich nicht. Ich komme jetzt für 3 Sekunden zu dir. Tauch ich vor dir auf, zieh mich nicht zu dir raus. Das Lied Ein fliegender Fisch, ursprünglich von Gerhard Gundermann, der hat das Lied komponiert. Es singt Silly, noch mit Tamara Danz, von dem Album Traumteufel. Übrigens, alle biografischen Angaben, die ich hier mache, in diesem Silly-Porträt, stammen aus dem Buch Rocklexikon der DDR von Götz Hinze, das sind die Autoren, herausgegeben bei Schwarzkopf und Schwarzkopf Berlin 1989. Ein Schicksalsschlag traf die Gruppe Mitte der 90er Jahre. Zuerst einmal ging alles gut. Danz, Barton und Hassbecker bauten das Danz-Musikstudio auf und machten sich damit Produktionstechnik unabhängig. Das Album Paradies entstand als erste Produktion im eigenen Studio. Während der Produktion wurde bei Tamara Danz Krebs diagnostiziert. Nach Erscheinen des Albums Paradies starb Tamara Danz leider sehr schnell am 22. Juli 1996 mit nur 43 Jahren an Brustkrebs. Paradies gilt als eines der besten Alben der Band Silly. Damit ging eine Epoche im Ostrock zu Ende mit dem Tod dieser wunderbaren Stimme. Ja, also ich kannte die Gruppe nicht. Ich erinnere mich nur noch so an ältere Gruppen wie die Pudis und so. Jetzt, ich weiß nicht mehr, wen hast du da vorher zitiert, den Sänger, der dann irgendwie gesagt hat, jetzt hat sich's aufgehört, nicht mehr Ostler und Westler, vielleicht nur noch Deutsche und so. Die Frage ist nur, ob dadurch was gewonnen ist. Ne? Das hört sich so ein bisschen an wie damals Kaiser Wilhelm vom Ersten Weltkrieg. Ne? Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Ich denke, es geht da um ganz praktische Sachen. Die wollen auf Tournee gehen. Musiker, Künstler haben es nicht leicht. Wenn ihnen einmal ein Ost-Image anhängt, dann sind sie fast so gut wie abgemeldet. Das alte Publikum hat sich neuen Dimensionen zugewendet oder ist veraltet und ein neues Publikum lässt sich so leicht nicht erobern, besonders wenn man Ost-Image hat. Und darum ging es eigentlich. Es geht eigentlich um ganz praktische Sachen. Haben ehemalige Ostkünstler eine Chance, im sogenannten Gesamtdeutschland Fuß zu fassen und sich als Künstler, als gute Künstler zu etablieren? Silly sind gut, die brauchen nichts zu beweisen eigentlich. Die Frage ist nur, kriegen sie einen Platz auf dem Plattenmarkt und im Musikbusiness, in der Musikindustrie? Genau, darum geht's eigentlich und um nichts anderes. Dass sie hervorragende Künstler sind, das wissen wir, das kann man hören. Silly Rock gehört nach wie vor mit zu dem Besten, was die DDR Musik künstlerisch hervorgebracht hat. Dann, nach dem Tode Tamara Danz, gingen alle Musiker zwischenzeitlich eigenen Projekten nach. Retnicek ist unter anderem Dozent an der Dresdner Musikhochschule. Soweit ich weiß, hat er auch ein Buch über Basstechnik geschrieben. Hassbecker, gefragter Studiomusiker und zusammen mit Barton Musikproduzent. Seit 2000 spielen und arbeiten sie unter anderem mit dem Sänger Joachim Witt und produzieren dessen Alben Bayreuth 3 und Auf ewig. Dann ein nächster Schicksalsschlag. Am 31. Mai 2005 stirbt Herbert Jung an Krebs. Somit war die Gruppe nur noch zu dritt. Nach dem Tode von Tamara Danz hatte Jung in Interviews vielfach bedauert, dass sich das Verhältnis zu seinen ehemaligen Bandkollegen sehr abgekühlt hatte. Im Herbst 2005 folgte ein erfolgreiches Comeback als Silly und Gäste mit verschiedenen prominenten Gastsolisten wie Kathi Karrenbauer, Anna Loos, Anja Krabbe und Toni Kral. Auf der Bühne stehen heute neben Hassbecker, Barton, Resnicek und Gästen Resniceks Sohn Sebastian am Schlagzeug und Hassbeckers Sohn Daniel von der Band Mariannenplatz an den zweiten Keyboards und Cello sowie Reinhard Reini Peterreit, Herr Peterreit von Rockhaus an der zweiten Gitarre. Am 16. November 2005 wurde in Berlin-Friedrichshain eine Straße nach Tamara Danz benannt, die Tamara-Danz-Straße. Am 5. August 2007 verstarb Gründungsmitglied Matthias Schramm in einem Krankenhaus in Potsdam. Also DDR-Rockmusiker sterben früh, so wie das aus dieser Bandbiografie hervorgeht. Die Schauspielerin Anna Loos trat in der Silly und Anna Loos Elektroakustik-Tour 2006-2007 die Nachfolge von Tamara Danz an und ist seitdem die Sängerin von Silly. Seit 2008 sitzt immer häufiger Ronny Dehn als Ersatztrommler für Basti Resnicek am Schlagzeug. Die Band komponierte die Musik zum Kinofilm Der Mond und andere Liebhaber von Bernd Böhlich. Die Hauptrolle spielt Katharina Thalbach. Der Film kam im Juli 2008 in die Kinos. Zeitgleich wurde der Soundtrack dazu veröffentlicht. Im 30. Jahr ihres Bestehens, 2008, veröffentlichte Silly eine 3-DVD-Box mit einer Neuauflage des Buches Tamara Danz, Legenden von Alexander Osang und dem Soundtrack von Der Mond und andere Liebhaber. Silly spielte auch 2008 auf vielen Freilichtkonzerten und nahm neben den Pudis, Karat und vielen anderen zum zweiten Mal an der erfolgreichen Ostrock-Klassik-Tour mit dem Filmorchester Babelsberg teil, wie eingangs geschildert. 2010 spielte Silly in der Soko Leipzig-Folge Silly, tot im Konzert, sich selbst. Bei einem Konzert wird die Band in einen Mordfall verwickelt. Im gleichen Jahr erschien mit Alles Rot das erste Studioalbum mit komplett neuen Titeln seit dem Tod von Tamara Danz. Die Texte schrieb wiederum Werner Karma. Das ist wohl das Karma. Karma ist das Karma der Band. Im Juli 2010 erhielt das Album eine goldene Schallplatte, wie auch eingangs gesagt, über 100.000 verkaufte Exemplare. Silly nahm auch am Bundesvision Song Contest 2010 für Sachsen-Anhalt teil und belegte dort den zweiten Platz. Die Band Silly ist die erfolgreichste Band, die es in der DDR jemals gegeben hat. Am Ende wurde Silly zur DDR-Band der 80er Jahre an sich. Dreimal LP des Jahres, rund 1,25 Millionen verkaufte Platten und die Cover für den Westen fotografierte Jim Rakete. Das war schon eine Auszeichnung. Als die DDR verschwand, verschwanden auch erstmals ihre Bands. Im Westen kannte sie niemand, im Osten wollte sie niemand. Im Osten lief gar nichts mehr, sagt Gitarrist Hassbecker. Die Auftrittsmöglichkeiten, die Veranstalter, die Veranstaltungsorte, wir spielten oft in Kreiskulturhäusern, alles verschwand. Und auch das Publikum. Die Leute liefen los, um sich Tina Turner anzuschauen oder Genesis oder die Stones. Ja. 14 Jahre lang erschien kein neues Album. Silly lagen eingefroren unter dem ewigen Eis wie ein ostdeutscher Mammutknochen. Dort würde die Band vermutlich auch immer noch liegen, gäbe es nicht Anna Loos, die neue Sängerin. Das neue Herz. Sie ist schön, talentiert und, was vielleicht noch wichtiger ist für die Zukunft, in einer Weise ostdeutsch, die man im Westen kaum bemerkt. Ana Loos steht backstage am Fenster der Garderobe und raucht. Von draußen fliegen Musikfetzen herein, das Ostrock-Publikum summt. Dirk Michaelis singt, als ich fortging, auch ein großer DDR-Hit, den man manchmal noch in Wendedokumentationen im Fernsehen hört, weil der Titel so gut zu passen scheint in den damaligen Herbst 89. DDR-Bands wollen nicht als Ausstellungsstücke eines Wandermuseums dienen. Karat haben auch eine neue Platte draußen, aber sie spielen heute keine neuen Songs, sondern nur die guten alten. Sie sitzen in der Ostrock-Welt wie in einem Indianerreservat. Ostrock ist eine Marke, ein fester Begriff, aber weder Ana Loos noch Richie Barton oder die anderen aus der Band können genau erklären, woher der Begriff eigentlich stammt, wer ihn erfunden hat. Uwe Hasbecker glaubt, es waren Journalisten, gehässige Ostjournalisten, um genau zu sein. Man muss sich Ostrock wie einen Sack vorstellen, in den alles gestopft wird, was musikalisch und stilistisch eigentlich nicht zusammengehört. Es geht bei Ostrock auch gar nicht um die Musik, es geht um die Herkunft. An diesem Abend in Berlin spielten die Pudis, Elektra, Silly, City, Rockhaus, Günther Fischer, Angelika Mann, Panko, Renft und auch Michael Hirte. Das Supertalent 2008 vielleicht, weil Hirte aus der Lausitz kommt. Das ist ungefähr so, als würde man im Westen Kraftwerk, Bab, Trio, Boni M, die Fantastischen Vier, Heinz-Rudolf Kunze und Hansi Hinterseher zusammen Konzerte geben lassen, weil sie Westrock sind. Und der Drink ist pink wie dein Haarshampoo. Und er scheint auch so. Und dann biegen sich deine Himmel zu einer Spiegelkugel von. Darin flatterst du wie ein Vogel um den Vogel rum. Und er hat so starke Arme und eine echte. Zum Abschluss dieses kleinen Bandporträts ein paar Worte zur Diskografie. 1981 erschien die erste Platte bei Amiga in der DDR, Tanzt keiner Boogie. Dann 83 vielleicht die berühmteste Scheibe der Silly Band, Mont Klamott. Das Lied werden wir gleich spielen. Es ist das erste Lied, das sogar in Westradios gespielt wurde. Dann 1984 zwischen unbefahrenen Gleisen, Amiga wurde mit einem Veröffentlichungsverbot belegt, interessant, von den Behörden. 1985 Liebeswalzer, Amiga, abgeändert und umbenannte Neuausgabe von zwischen unbefahrenen Gleisen. Dann 1986 Bataillon d'Amour, auch bei Amiga erschienen, 1989 Februar, Amiga, 93 dann ein Sprung von 4 Jahren Hurensöhne, 96 Paradies, 96 Best of Silly Volumen 1, danach ein Jahr später 97 Best of Silly Volumen 2, dann 99 Silly und Gundermann und Seilschaft Unplugged, 99 Traumteufel, das Album hören wir gerade, die Scheibe läuft, wir hören da gerade das Lied Panther im Sprung. Dann 2005 Silly, Klassiker und Sounds, 2006 Silly, die Originalalben, 8 CD-Box, dann 2006 Silly und Gäste live in Berlin, das ist das Konzert schon mit der neuen Sängerin im Berliner Tempodrom vom 16. Oktober, dann Der Mond und andere Liebhaber von 2008, Soundtrack zum Film und das neue Album Alles Rot, erschienen bei Island von diesem Jahr 2010. Bye. Das berühmte Lied, der erste große Hit von Cilly Mont-Clamotte. Die neue Sängerin Anna Loos, die war bei Frau Ina Müller im Studio und da hören wir doch mal kurz rein, dann wissen wir etwas über diese Frau. Sie und so? Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Cilly, die da sind, Uwe Hasbecker, Jackie Resnicek, Richie Barton und als Gastmusiker dabei Ronny Dehn und Daniel Hasbecker. Cilly-Fan. Ich finde euch ganz toll. Ich bin auch Cilly-Fan. Und ich finde, ich habe gelesen, dass die Band dich, die haben sich ja sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig vorgefühlt und haben dann dir angeboten, dass du als Gastsängerin mitmachst, ne? Wollen wir mal aufstehen und zu den Jungs rübergehen? Das stimmt, die haben mir angeboten, als Gastsänger mitzumachen. Und hast du gesagt, das wäre ja noch schöner? Ganz oder gar nicht, ne? So ungefähr war das. Ich war ziemlich frech. Ich darf ein bisschen mitsingen. Wir singen Alles Rot von dem neuen Album, das auch Alles Rot heißt. Genau. Und dann betourt ihr auch und das ist sehr erfolgreich, alles total Erfolg. Hättet ihr vor 10 Jahren gedacht, wird alles nochmal wieder so erfolgreich? Also ehrlich gesagt, nee. Nee, nee. Wollen wir denn mal Alles Rot? Ja, Jungs, hab rein. Ich bin aufgeregt. Alles Die Band Silly live bei Ina Müller zu Gast an diesem Abend und die singen da ihr Titellied von dem Album Alles Rot. Gut, das war unsere Band, die wir heute vorstellen wollten im heutigen Niemandsland. Es ist, jo, noch ein bisschen Applaus, es ist Samstag, der 16. Oktober 2010. Stell dich tot. Ja. Stell dich tot. In Frankreich geht es mittlerweile rund. Die Leute wehren sich. Jetzt haben sogar diese Woche, Werner, du hast dazu etwas vorbereitet. Hunderttausende von Schülern haben sich den Protesten angeschlossen gegen die rechte neoliberale Sozialpolitik der Regierung Sarkozy. Ja, das mit Leben wie Gott in Frankreich, das ist offenbar mindestens jetzt nicht mehr Mode oder nicht mehr möglich. Jedenfalls die Franzosen glauben das nicht, wenn sie es jemals geglaubt haben. Dort ist die Hölle los, ne, wenn man der Presse Glauben schenken darf und dem Fernsehen. Letzte Woche hatten sie den 7. Generalstreik innerhalb von wenigen Wochen und dort geht es hauptsächlich natürlich um die Renten auch, ne, wie hier Beitragsjahre raufsetzen, Eintrittsalter rausschieben. Und interessanterweise auch soll das in Frankreich den Leuten verkauft werden mit dem gleichen Argument wie hier auch. Wir müssen uns an Europa anpassen. Ne? Aber was eben passiert, wenn das durchkommt, Rentenkürzungen sowohl für die aktuellen Renten als auch für die zukünftigen. Und was auch noch gleich ist, ist sowohl Sarkozy wie auch Zapatero spielen den starken Mann. Ja? Nicht nachgeben, keine Konzession dem Druck der Straße. Nur der Druck der Straße ist offenbar in Frankreich wesentlich stärker als hier bei diesem einen Generalstreik, den wir hatten. Ja, die Franzosen scheinen zu reagieren. Ne, für heute sind schon wieder Aktionstage angekündigt. Für nächsten Dienstag soll es wieder Streik geben. Die Leute sind wütend. Ne, sie gehen auf die Barrikaden und das ist auch der Unterschied eben zu Spanien. Die öffentliche Meinung ganz klar für die Gewerkschaften in diesem Fall und gegen die Regierung. Es gibt eine ganz große Mehrheit unter der Bevölkerung für die Streiks. Ja, die Konfrontation geht weiter und wirklich das neue Element ist, dass sich jetzt auch massenhaft Jugendliche dazu tun, Gymnasiasten. Es werden hunderte von Schulen blockiert. Zusammenstöße mit der Polizei, auch zwischen Jugendlichen und Polizei, und dann eben 12 Erdölraffinerien sind bestreikt, von Streikposten werden die Treibstoffdepots blockiert, in die Häfen von Marseille und Le Havre können keine Tanker mehr reinfahren. Viele Tankstellen müssen Schilder aufstellen, kein Benzin mehr. Die Regierung muss schon auf die eigenen staatlichen Reserven zurückgreifen. Die Gewerkschaft der Lastkraftwagenfahrer droht mit Straßenblockaden. Und Also da ist ein Druck da, wie man sich schon lange nicht mehr hat vorstellen können. Zum Beispiel, Werner, noch ein Detail. Der Hauptstadtflughafen Roissy hat nur noch für 48 Stunden Kerosinreserven. Das meldet der Spiegel soeben. Ja. Das heißt, die machen ernst, da wird's eng für die Regierung. Und die armen Autofahrer, die haben natürlich Angst, dass sie kein Benzin mehr kriegen, machen dann Hamsterkäufe, tun sich alle 20 Kilometer den Tank wieder voll machen, ja, für alle Fälle. Und die Regierung natürlich, jetzt nachdem sich so viele Jugendliche da angeschlossen haben, spricht jetzt eine Warnung an diese Jugendlichen und sagt, bei den Demonstrationen teilzunehmen, das birgt eine große Gefahr in sich, ja. Und also zum Beispiel wurde einem 16-jährigen Jugendlichen mit einem Gummigeschoss das Gesicht zerfetzt, ja. Deshalb haben sie jetzt den Einsatz von Gummigeschossen im Moment ausgesetzt. Nur noch dürfen Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt werden im Moment. Aber so wie es aussieht, ist die Gefahr, die besteht, eine ganz andere. Wenn das so weitergeht und alles sieht danach aus, dann wird es gefährlich für Sarkozy und die Regierung. Es sei denn, er macht das, was ein Vorgänger General de Gaulle gemacht hat, er holt das Militär auf die Straße, ne? Oder De Gaulle hat ja mit einem Militärputsch reagiert, nie erklärt wurde. Der nicht erklärte Militärputsch unter General de Gaulle während der Studentenunruhe. Und kurz davor haben sie sich noch überlegt, ins Exil zu gehen nach Deutschland. Ja. Und Zuflucht zu suchen bei französischen Armee, die in Deutschland stationiert war. Also die Temperaturen sind in letzter Zeit runtergegangen, aber vielleicht haben wir ja trotzdem noch einen heißen Herbst, ne? Und hoffen wir mal, dass es in diese Richtung weitergeht und dass auch die Bevölkerung hier in Spanien von Frankreich lernt, ne? Sie haben natürlich auch hier wieder das, was dann die Schlagzeile ausmacht, heißt es, Proteste gegen Rentenreform, Streiks in Frankreich, Randale überschattet Schülerdemo, Randale. Das ist natürlich das beliebte Thema, sobald die Leute demonstrieren. Versuchen interessierte Kreise, das Ganze als Randale dann ausarten zu lassen und das sind dann die Schlagzeilen. Die Schlagzeile ist dann ein brennendes Polizeiauto, sogenannte verletzte Polizisten. Die haben nachher nur ein Schrämmchen am Bein, irgendwas. Und das sind die Schlagzeilen, leider. Jedenfalls, in Frankreich geht's ordentlich ab. In Frankreich ist was los. Im Gegensatz zu hier, wo doch alles recht still verläuft, immer noch. Obwohl jetzt angekündigt wurde, die wollen eigentlich keinen Jota zurücknehmen von ihren geplanten Raubzügen tief in die Taschen der Arbeiter und Rentner. Das soll weitergehen. Die Leute sollen also nach Plan geplündert, ausgeraubt und beklaut werden. Da haben wir eine Klospülung für die Rentenreform, eine Klospülung für die Arbeitsmarktreform. Und Werner, dein Freund Díaz Ferran, der hat natürlich auch wieder von höchster Kanzel seine Philosophie, seine Unternehmer-Pleitegeier-Philosophie und das Volk gerufen. Der hat also verkündet, dass die Arbeiter mehr arbeiten müssen für weniger Lohn. Das sagt dieses Wurstgesicht, das immer noch als, sagen wir mal, Präsident des Arbeitgeberverbandes Spaniens gilt. Reißt das Maul immer noch weit auf, obwohl er jetzt nach fast einem Jahr zum ersten Mal angedeutet hat, dass er vielleicht doch zurücktritt. Ich glaube, es ist ihm nahegelegt worden, zurückzutreten. Es gibt auch schon da einige Bewegungen unter seinesgleichen, die versuchen, diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen. Nicht, weil er etwa was Falsches sagen würde. Die denken schon, wahrscheinlich die Mehrheit denkt so wie er. Weil er nicht mehr vorzeigefähig ist. Ja, genau. Er ist nicht mehr salonfähig. Er ist ein Schmuddel. Ja. Ein Schmuddeltyp. Und den will man doch schon aus dem Verkehr ziehen. In Deutschland haben wir ja das Gleiche. Ne? Da, zum Beispiel Hans-Heinrich trifft Mann, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, der hat vor kurzem rum posaunt, es passt nicht mehr zur Lebenswirklichkeit, wenn 16-jährige Lehrlinge nur bis 22 Uhr abends arbeiten dürfen. Das sagt alles. Himmelsland, 91.4 FM, 91.4 FM, Kontrabanda, Kontrabanda, Kontrabanda, Kontrabanda. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 16. Oktober 2010. Die Katastrophen und vermischten Meldungen. Paris, wie eben gesagt. Über 100.000 Schüler haben sich inzwischen den Protesten gegen die von der rechten Regierung angestrebten Rentenverschlechterungspläne angeschlossen. Millionen Arbeiter befinden sich im Streik. Betriebe werden besetzt, die Menschen rebellieren. Neidisch blicken viele Arbeiter aus anderen Ländern in diesen Tagen auf das Land der Franzosen und Französinnen. Eine Meldung aus Teheran. Irans Präsident Ahmadinejad, Flegelstaatschef, Schurkenstaatschef, besuchte am Donnerstag den Libanon und ließ sich dort von der Hezbollah, das sind die Bösen, die Bad Boys, der Partei Gottes als Volksheld feiern. Washington und Tel Aviv, die guten Staaten, die Good Boys, schäumen vor Wut. Die Europäische Union, die Weichei-Boys, ließ verkünden, sie wolle die Verhandlungen mit Teheran über das umstrittene Atomprogramm Irans wieder aufnehmen. Akropolis, Athen. Griechische Polizisten lösten am Mittwoch dieser Woche eine Protestkundgebung der Akropolis-Arbeiter und Angestellten mit Tränengas auf. Die Angestellten fordern die Zahlung ihrer rückständigen Löhne und neue Arbeitsverträge, die man ihnen nicht geben will. Die Akropolis-Chefs, die Chefs dieses Museums, wollen die Leute alle entlassen und dann zu schlechteren Bedingungen Billiglohnarbeiter einstellen. Madrid, wie eben gesagt, Spaniens Unternehmerverbandschef, der Pleitekönig Díaz-Ferran, forderte die Arbeiter Spaniens am Mittwoch auf, doch mehr zu arbeiten für weniger Lohn. Viele Angestellte aus den bankrotten Pleitefirmen dieses sprechenden Wurstgesichts, wie wir gerade so humorvoll hier eingestreut haben, warten noch immer auf die Zahlung ihrer Löhne. Ich glaube, seit über einem Jahr bekommen diese Leute keine Löhne. Und dieser Mensch stellt sich hin und predigt dann so etwas. Pfui Teufel! Barcelona, die Tunnelmaschine Barcino hat am Donnerstag die Fundamente des Sagrada Familia Tempels in 41 Meter Tiefe erreicht. Die Behörden feiern das ausgelassen als Riesenerfolg. Und das Rathaus lässt vermelden, dass der Tempel nicht eingestürzt sei. Das ist ein Riesenerfolg. Die haben das ganz groß herausgestellt in ihrer Presse. Der Tempel ist nicht eingestürzt, da habt ihr es doch. Das sei der Beweis dafür, dass alle Befürchtungen der Skeptiker, dass da irgendwas passieren könnte, völlig haltlos seien. Vielleicht soll er einstürzen in dem Moment, wo der Papst da ist. Der kommt ja bald, ne? Ja, vielleicht wird's da passieren. Vielleicht lässt Gott ein Wunder geschehen oder er gibt dem Volk einen Wink. So nicht. Und dann lässt er den Tempel über Ratzinger zusammenbrechen und das Ganze wäre dann ein Gottesurteil. Barcelona, das lange Wochenende vom vergangenen 9. Oktober Samstag bis zum 12. Oktober Dienstag war geprägt durch heftige Herbststürme und Unwetter, die eine ganze Reihe von Verwüstungen an den Küsten, aber auch im Landesinneren Kataloniens angerichtet haben. Die Behörden verhängten den Alarmzustand. Überschwemmungen, Schiffe konnten nicht auslaufen, Züge entgleisten, die Stromversorgung des Eisenbahnnetzes brach zusammen, eine große Zahl von Autounfällen mit 7 Toten, das ist eine sehr hohe Zahl, auf die Fahrbahn gestürzte Äste und Bäume, von meterhohen Wellen hinweggerissene Strände, das ist die verheerende Bilanz eines verlängerten Wochenendes mit Wolkenbruch. Am Dienstag war in ganz Spanien Feiertag. Der 12. Oktober wurde begangen, früher der Tag der sogenannten Hispanidad, heute spanischer Nationalfeiertag. Berlin, Santiago de Chile, Riesenmedienspektakel um die Rettung der chilenischen Bergleute Mitte dieser Woche. 1 Milliarde Fernsehzuschauer waren weltweit live dabei, als die 33 seit vielen Wochen verschütteten Bergleute an die Erdoberfläche heraufgezogen wurden. Kein Politiker versäumte es im Moment, sich mit den Geretteten fotografieren bzw. filmen zu lassen, um seinen Bekanntheitsgrad in die Höhe zu schrauben. Das Grubendrama ist also beendet, alle Kumpels sind in Sicherheit. Die Frage ist jetzt, welche Konsequenzen wird das Unglück haben? Schuld hat offensichtlich, alles deutet darauf hin, alle Experten vermelden dies, der Bergwerksbetreiber. Es gab keine Fluchtschächte, die Sicherheitsstandards waren nicht eingehalten worden. Das alte Lied. Profite auf Kosten der Sicherheit für die Arbeiter. Madrid, Spanien ist das EU-Land mit der höchsten Arbeitslosenzahl bei den Jugendlichen, das ist bekannt, und den jungen Menschen. Auch hat Spanien die höchste Ni-Ni-Quote, die Weder-Noch-Quote. Die Weder-Noch-Jugend, das heißt, sie studieren und arbeiten nicht, weder studieren noch arbeiten. 446.000 junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren leben als Nie-Nie-Generation in den Tag hinein. Chancen und perspektivlos. Noch eine Meldung aus Barcelona. 30% aller japanischen Touristen, die Barcelona besuchen, werden bestohlen und oder ausgeraubt. Das geht aus einer Statistik des japanischen Konsulats hervor, das sich mittlerweile sehr große Sorgen um die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens macht. Ob auf der Straße, in der U-Bahn, in Restaurants, in Kneipen, ja, selbst im eigenen Hotel. Nirgendwo sind Geld, Eigentum, Koffer und Taschen der Gäste sicher vor einem gierigen Heer von Dieben, das die Stadt bevölkert und, so wie es aussieht, immer noch anschwillt. Auch das deutsche Konsulat meldet beunruhigende Zahlen. Über 1200 Reisepässe mussten ersetzt werden, nachdem die Reisenden beklaut oder ausgeraubt worden waren. Fun City Barcelona. Brüssel, nukleare Abschreckung, Raketenabwehrschirm über Europa, Beibehaltung der 200 US-Atombomben in Europa, davon ein großer Teil in Deutschland, Verhandlungen mit den Talibanen. Das sind die NATO-Leitlinien bzw. Militärdoktrinen für die nächsten Jahre. Diese beschlossen die NATO-Staaten bei ihrem NATO-Verteidigungsminister bzw. Kriegsministertreffen am Donnerstag dieser Woche in Brüssel. Wer gehofft hatte, dass die Regierung Obama zumindest die obsoleten US-Atomwaffen von europäischem Boden abziehen würde, sah sich natürlich getäuscht. Die Atomwaffen bleiben gefälligst hier. Stuttgart. Im Streit um das Bahnprojekt Stuttgart 21 erhebt der Grünen-Politiker Trittin schwere Vorwürfe gegen den Chef der Bahn. Rüdiger Grube torpediere die Schlichtungsbemühungen. Er eskaliert, provoziert, polarisiert, sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Für Jürgen Trittin steht der größte Risikofaktor für die Schlichtungsgespräche um das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 fest. Bahnchef Rüdiger Grube. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag hat dem Bahnchef jetzt vorgeworfen, die Schlichtungsbemühungen des Vermittlers Heiner Geißler zu torpedieren. Eine Schlichtung sei ein bisschen Beruhigungsheiltelei für die Gegner, so sagt er das. Er eskaliert, provoziert, polarisiert und er untergräbt jeden Schlichtungsvorschlag von Herrn Geißler. Trittin warf der Bahn mangelnde Transparenz bei den Kosten vor. Zudem warnte er davor, den Tunnelbau während der Gespräche zwischen Gegnern und Befürwortern des Umbaus des Stuttgarter Hauptbahnhofs voranzutreiben. Während der Schlichtung dürfen keine Fakten geschaffen werden, die eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung vorwegnehmen. Deshalb darf Grube jetzt keinen Auftrag über 800 Millionen Euro für den Tunnelbau vergeben. So schafft er Schadensersatzansprüche von morgen, das sagt Trittin. Nach Ansicht Trittins werden unter dem Stuttgarter Großprojekt bundesweit wichtige Bahnbauprojekte leiden. Was hier im Hauptbahnhof und entlang der Neubaustrecke nach Ulm an Geld verbaut wird, fehlt im Rheintal für den Ausbau des Güterschienenverkehrs Richtung Alpen, fehlt bei der Hafenanbindung der Schiene in Niedersachsen und Hamburg, fehlt bei der Beschleunigung des Regionalverkehrs im Ruhrgebiet. Seit Monaten demonstrieren Gegner des über 4 Milliarden Euro teuren Umbaus des denkmalgeschützten Stuttgarter Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof mehrmals in der Woche. Die nächste Kundgebung ist für den heutigen Samstagnachmittag geplant, heute Nachmittag in Stuttgart. Gegner und Befürworter des Bahnprojekts hatten sich am gestrigen Freitag auf eine von Geisler moderierte Schlichtung geeinigt, die Ende November abgeschlossen sein soll. Bis dahin gilt eine Friedenspflicht. Für kommenden Freitag ist die erste Gesprächsrunde vorgesehen. China. Die chinesischen Bergwerke gelten als die gefährlichsten der Welt. Alle blickten in diesen Tagen nach Chile, wo die 33 Kumpel gerettet wurden, aber in China sieht es schlimm aus. In der Kohlemine der staatlichen Firma China Power, so nennen die sich, sind bei einem Unglück nun mindestens 20 Bergleute ums Leben gekommen. 17 Kumpel sind noch in der Mine in der zentralchinesischen Provinz Henan eingeschlossen. Die Rettung läuft an. Der Spaß für die ganze Familie. Wie gerade gesagt, Paris, Streikende trocknen Frankreichs Tankstellen aus. Jawohl, die Streiks und Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform in Frankreich zeigen immer größere Wirkung. Viele Tankstellen müssen geschlossen werden, die Kerosinversorgung der Pariser Flughäfen ist gefährdet und an Hunderten von Schulen fällt der Unterricht aus. Die Bundesregierung sitzt tief in der Sauna. Ja, Frankreich und, wie du vorher gemeldet hast, natürlich auch hohe Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, besonders in Spanien. Es geht voran, hat man den Eindruck. Ja, hier nennen sie die Nie-Nie-Generation, ne? Oder wie der Internationale Währungsfonds sagt, eine verlorene Generation. In den USA sprechen sie von der Generation Ninja, ne? No income, no job, no assets. Was tun? Irgendwie muss man doch was machen, das kann doch nicht so weitergehen. Also ich hab's ziemlich klar, wir sollten einfach diese ganze Ausbeuterbande zum Teufel jagen, enteignen und die Sache selber machen. Ich meine, wir brauchen die nicht, aber die brauchen uns, ne? Jetzt, dieser Idee kann sich natürlich die herrschende Klasse nicht anschließen. Auf der anderen Seite können sie das Problem aber auch nicht leugnen, ne? Müssen irgendwie was dazu sagen und dann erfindet man sich Arbeitsmarktreformen oder erstellt 100.000 Analysen für den Arbeitsmarkt, wie, was man da machen und verbessern könnte, oder man verleiht sogar irgendwelchen Ökonomen Nobelpreis für Wirtschaft. Ist jetzt gerade passiert diese Woche, zwei Amerikaner und ein Brite, glaube ich, Zypern, britischer Mensch, die natürlich keine Sau kennt, die gehören auch dazu. Die sollen also diese Strategie auf der wissenschaftlichen Ebene absichern. Und sie haben jetzt den Nobelpreis bekommen für Suchtheorien für unvollkommene Märkte. Also sie hätten zentrale Fragen zur Funktionsweise des Arbeitsmarktes beantwortet. Und es geht generell um Märkte, bei denen sich Anbieter und Käufer nicht direkt begegnen. Zum Beispiel für den Arbeitsmarkt, es geht um die Frage, heißt es, warum es gleichzeitig eine hohe Zahl von Arbeitslosen bei starker Nachfrage nach Arbeitskraft gibt. Ich meine, das kann vielleicht passieren bei irgendwelchen besonderen Industriezweigen, aber es ist doch klar, starke Nachfrage von Arbeitskraft. Hier ist das Problem, dass sie eben nicht stark ist, dass im Gegenteil die Unternehmen Gewinne machen, indem sie Leute entlassen und nicht mehr wie früher, indem sie besser oder mehr produzieren. Und dann haben sie, so heißt es in der Begründung, den Preis bekommen, warum die Politik habe sich die Erkenntnisse dieser drei Leute in dem nach ihnen benannten Modell zunutze machen können. Ja, genau das befürchte ich, dass sich die Politik das zunutze hat machen können. Und im Grunde, das wissen nur wenige Leute, das ist im Grunde gar kein Nobelpreis. Der wird nur so genannt, weil, also der wurde ja gestiftet von Alfred Nobel. Wann hat er gelebt? Im Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? Und seine Idee damals bei der Stiftung dieses Preises war, die Leute sollen den Preis bekommen, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Ja, und was passiert jetzt? Da bekommen Leute den Preis, die genau das Gegenteil erreicht haben, den größten Schaden, die unter anderem verantwortlich sind auch diese sogenannten Wirtschaftswissenschaftler, die die Krise auch mit herbeigeführt haben. Und was Nobel damals, er hat keinen Preis gestiftet für Ökonomie und hat sogar das ausdrücklich ausgeschlossen. Ja. Er hielt die Ökonomie für eine Pseudowissenschaft und hat sie gehasst. Ja. Und das stimmt. Also ich sehe das auch so. Das ist keine Wissenschaft. Man sollte Ökonomie, Wirtschaft überhaupt von der Universität verbannen, genauso wie Religion oder Theologie, weil das einfach keine Wissenschaft ist. Das ist einfach kapitalistische Ideologie. Ne? Und also in der Tat, der Preis ist kein Nobelpreis, sondern wird verliehen von der schwedischen Reichsbank, also die schwedische Zentralbank verleiht den. Und normalerweise kriegen diesen Preis eben von den, der wurde überhaupt erst 1969 eingeführt, und die 60 oder 70 Leute, die den seither gekriegt haben, praktisch alles Vertreter, Neoliberale, ja, an der Spitze Hayek, Milton Friedman und Gary Becker und solche Leute. Zwar bringt sie dann anstandshalber manchmal auch Leute wie Krugman oder Stiglitz, die dann eher Keynesianer sind, da mal rein, aber im Prinzip sind es die Leute, die auf wissenschaftlicher, in Anführungszeichen, auf wissenschaftlicher Ebene verantwortlich sind für die Finanzmärkte, die wir heute kennen, für die Spekulationsblasen, für die Umweltkatastrophe und dass es überall immer mehr Armut gibt. Ja. Und jetzt einer von diesen drei Fritzen da, er sagt zur Preisverleihung, ja, er sei ziemlich überrascht und sehr froh. Ja, außerdem kriegen die jetzt 1,1 Millionen Euro für diesen Dreck, den sie da veröffentlichen. Aber so geht's halt, ja, das ist die Sache, die anliegt. Noch eine Meldung zum Thema Pressefreiheit und zum Thema Menschenrechte. Im Iran sind zwei Reporter verhaftet worden. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat Bundesaußenminister Westerwelle Iran aufgefordert, die beiden seit dem vergangenen Sonntag inhaftierten deutschen Reporter freizulassen. Am Rande eines Ministertreffens in der belgischen Hauptstadt Brüssel drängte Westerwelle seinen Amtskollegen Manoucher Mottaki in einem einstündigen Gespräch, sich persönlich für eine schnelle Lösung des politisch heiklen Falls zu bemühen. Die beiden deutschen Reporter, ein 35-jähriger Zeitungsredakteur und sein Fotograf, waren am vergangenen Sonntag festgenommen worden, als sie im nordiranischen Tebris ein Interview mit dem Sohn und dem Anwalt einer zur Steinigung verurteilten Frau führen wollten. Eine Reaktion erhielt Westerwelle nach seiner direkten Intervention bei seinem iranischen Kollegen zunächst nicht. Gleichwohl zeigte er sich vorsichtig optimistisch. Ich habe den Eindruck, dass sich auch Außenminister Mottaki persönlich diese Frage annehmen wird. Nun ja, diese Geschichte mit der zur Steinigung verurteilten Frau Sakine Mohammadami Ashtiani hat natürlich weltweite Proteste ausgelöst. Was sehr interessant ist, im Iran und in vielen arabischen Ländern dürfen Frauen bestraft werden. Der Koran sagt selber nichts von Steinigung. Frauen dürfen bestraft werden, wenn sie untreu waren. Aber der Koran sagt hier etwas völlig Interessantes. Ich weiß nicht, Werner, ob du das weißt. Der Koran sagt, um einer Frau die Untreue nachzuweisen, bedarf es 4 männlicher Zeugen, die alle 4 unabhängig voneinander aussagen unter Eid, dass sie gesehen haben, wie das Glied des Mannes in der Scheide der Frau verschwindet. Genauso wie ein Seil in einen Brunnen fällt oder ein Finger in einem Astloch verschwindet. Der Koran war hier sehr schlau, glaube ich, weil es wird in keinem Fall 4 Männer geben, die das gleichzeitig sehen, es sei denn, die Frau wird vergewaltigt in der Öffentlichkeit. Dann, das hat es auch schon gegeben, es sind Mädchen gesteinigt worden, die öffentlich auf dem Marktplatz vergewaltigt wurden und dann als Sünderin wurden sie gesteinigt, weil, ihr seht ja, sie ist eine Hure. Solche grotesken Situationen entstehen, wenn man die Religion einfach galoppieren lässt und diesen Krähen, sagen wir mal, auch weltliche Macht zuerteilt, dann artet das in solche grotesken Sachen aus. Es geht um Menschenrechte, es geht um Pressefreiheit. Wir sagen pfui allen diesen Staaten, die doch auch gute Freunde des Westens sind, wie Saudi-Arabien. Diese Staaten müssten eigentlich so, wie sie sind, mit dieser Rechtsgebung verschwinden. Das ist natürlich und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Zum Abschluss unseres Katastrophenblogs vielleicht noch eine kleine Meldung zum Thema Obama-Fans. Die befällt nämlich mittlerweile der absolute Frust. Die Generation Neustart trug Obama mit ins Weiße Haus. Doch die Kongresswahlen im November sind jungen Amerikanern egal. Viele wissen nicht einmal, dass sie stattfinden. Vom Ende der Partystimmung profitieren die Republikaner. Die haben natürlich eine rechtsradikale Strömung in Umlauf gebracht, die sogenannte Tea Party, die auch bei einer Madrider Landesfürstin sehr viel Anklang findet. Der Präsident gibt sich redlich Mühe, er hat diesen Termin schließlich unbedingt gewollt. Barack Obama steht in der Mitte einer Bühne, mehr als 200 junge Menschen sitzen im Kreis um ihn. TV-Sender wie Musikkanal MTV übertragen live. Angekündigt ist ein Youth-Forum, ein Jugendforum. Die jungen Leute rund um Obama, so schreibt der Spiegel, wirken unbekümmert. Autorität, Ehrfurcht vor dem Präsidentenamt, das spielt in ihrem Leben keine große Rolle. Das merkt man ihren Fragen an. Warum er angesichts dieser miesen Wirtschaftslage überhaupt die Wiederwahl verdiene, will ein Teilnehmer von Obama wissen. Wieso die Gebühren für Unis immer weiter steigen, fragt ein anderer. Aber auch, ist es eigentlich eine freie Entscheidung oder angeboren, ob man gay oder schwul ist? Diese Frage hat der Präsident nicht erwartet. Ich bin kein Experte, beginnt er vorsichtig, aber dann bemüht er sich um eine ausführliche Antwort. Er glaubt nicht, dass man sich seine sexuelle Orientierung frei wählen könne und am Ende seien doch ohnehin alle Menschen Gottes Kinder. Obama will unbedingt junge Wähler erreichen und wenn er dabei übers Schwulsein reden muss, dann macht er das auch. Aber kurz vor den Kongresswahlen ist bei ihnen die Begeisterung über ihren Präsidenten verschwunden. Weit weniger junge Wähler als zu Beginn seiner Amtszeit identifizieren sich laut Umfragen noch mit den Demokraten, der Partei des Präsidenten. Und irgendwie ist es bezeichnend, dass Obama MTV als Medium für sein Anliegen nutzt. Der Musiksender spielt kaum noch Videoclips. Seine hippen Tage als Trendsetter der Jugendkultur sind längst vorbei. Das schreibt der Spiegel in einer kleinen Einschätzung zu Obama. Ja, was mir dazu einfällt, man muss aber wirklich ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, mit welcher Brutalität und Unverfrorenheit und Geld da von den Rechten, also von der republikanischen Partei Propaganda und Hetze gemacht wird. Also ich will nicht den Obama verteidigen, aber was dort abgeht, das ist wirklich kaum zu glauben. Ja, also diese Tea Party da, ne? Und nur ein Beispiel, wo Obama gewählt wurde. In dem Moment waren 12% der amerikanischen Bevölkerung der Meinung, er sei Moslem. Da kann man ja annehmen, er hat, die Leute waren nicht informiert und so weiter. Aber dann stellt man sich vor, naive Menschen wie ich, wir stellen uns vor, ja, aber jetzt wird es ja mehr Informationen über ihn geben, dann werden die Leute erkennen, sie haben sich geirrt und so. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Jahr später waren es nicht nur 12, sondern 21% der amerikanischen Bevölkerung, die der Meinung waren, dass er Muslim ist. Also was ist passiert? Es ist genau gezielte Falschinformation von Fox hauptsächlich und anderen Massenmedien, die unter der Kontrolle der Rechten stehen, gezielte Falschinformation verbreitet worden, weil sie natürlich annehmen, das wird ihm schaden. Das ist natürlich eine simple Taktik. Man wiederholt einfach eine Lüge so lange, bis irgendwas hängen bleibt. Das war schon Goebbels Propagandataktik. Und das haben sie fleißig getan. Hiermit endet unser heutiger Katastrophenblock. Ich bin grad aufgewacht, hab natürlich sofort mein Radio angemacht. Die Tussi erzählt was von der Wachbleib-WM. Ich denk mir so im Stillen, ich bin der Wachste, den ich kenn. Ich bin fit und bin gut drauf. Mit den anderen nehme ich es locker auf. Knallwach mit Big FM, knallwach, knallwach, bei der Wachbleib-WM, knallwach. Mit Big FM, knallwach, ich bin nicht müde, ich will nicht pennen. Den ersten Tag mit Schlafentzug steck ich ohne Props weg, ohne Lug und Trug. Da hat auch Sauna und Massage keinen Zweck. Mir geht's gut, ich hau mir noch ein Bierchen weg. Ich bin fit, ja, und ich bin gut drauf. Mit den anderen nehme ich es locker auf. Knallwach mit Big FM, knallwach, knallwach, bei der Wachbleib-WM, knallwach. Mit Big FM, knallwach, ich bin nicht müde, ich will nicht pennen. Scheiße, das Bier war keine gute Idee. Woher kommt das nur, dass ich so bunte Punkte sehe? Ach, was soll's, 3 Liter Wasser ins Gesicht. So 2 Tage ohne Schlaf, das schockt mich nicht. Ich bin fit, ja, und ich bin gut drauf. Mit den anderen nehme ich es locker auf. Knallwach mit Big FM, knallwach, knallwach, bei der Wachbleib-WM, knallwach. Mit Big FM, knallwach, ich bin nicht müde, ich will nicht pennen. Tag Nummer 3, hab ne Line Kaffee gezogen. Bin von dem Kick was vom Klo geflogen. Doch mir geht's wieder gut, okay, fit wär übertrieben. Doch immerhin bin ich wach geblieben. Knallwach, mit Big FM, knallwach, knallwach, bei der Wachbleib-WM, knallwach. Mit Big FM, knallwach, ich bin nicht müde, okay, ich will pennen. Tag 4, hab Augen, renner bis zum Kinn. Seh aus wie 50, obwohl ich 20 bin. Scheißegal, ich habe gleich gewonnen. La la la la la la la. Ich bin fit, ja, und ich bin gut drauf. Mit den anderen nehme ich es locker auf. Knallwach mit Big FM. Knallwach bei der Wachbleib-WM. Knallwach mit Big FM. Knallwach, ich bin müde, ich will pennen. Samstag, 16. Oktober 2010, Niemandsland. Ein sonniger Tag in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens. Hier aus dem Studiofenster heraus sehe ich ein großes Stück blauen Himmel hereinleuchten. Für alle, die jetzt sich erst zugeschaltet haben, ihr hört eine Sendung nicht nur und nicht immer in deutscher Sprache bei Kontrabanda FM. Der Reporter, Journalist, Schriftsteller Günter Wallraff erschien dieser Woche in einem Interview der Vanguardia vom Donnerstag dieser Woche. Auf der letzten Seite, die heißt La Contra, die wird gestaltet von drei Journalisten, die stellen immer eine interessante Persönlichkeit des aktuellen Zeitgeschehens vor. Dieses Mal handelt es sich um Günter Wallraff. Tengo 67 años, nací y vivo en Colonia, en un barrio de emigrantes que conviven en armonía. Estoy casado por tercera vez y feliz. Tengo 5 hijas maravillosas. Escéptico frente a los gobiernos de turno, no dogmático e independiente. Soy un agnóstico profundamente religioso. Esto dice el señor Günter Wallraff, reportero y escritor. Siempre con los perdedores. Como un camaleón se transforma en otro y vive las vidas de los marginados. En cabeza de turco, que provocó una conmoción en Alemania, explica sus 2 años siendo Ali, inmigrante turco, para desenmascarar una sociedad racista y abusiva. El periodista indeseable, 5 ediciones, recoge una serie de reportajes, entre ellos su infiltración en el Bild, prototipo de la prensa amarilla, el de mayor tirada en Alemania, y denuncia su absoluta falta de escrúpulos. Con Los perdedores del mejor de los mundos, Anagrama, acaban de publicar este libro, muestra de nuevo el lado oscuro de la sociedad opulenta y bien pensante. Documenta con precisión cada reportaje. Ha sido cientos de veces denunciado y nunca condenado. Bernhard Günter Wallraff no es un desconocido para ti tampoco, supongo. Y tenemos un pequeño reportaje aquí pendiente en alemán de la televisión, de la segunda cadena alemana, cuando él se disfrazó de hombre de raza negra. Warum hat er eigentlich noch nicht den Nobelpreis bekommen? Nobelpreis para Günter Wallraff, Premio Nobel para Günter Wallraff, nunca jamás le van a dar el Premio Nobel a un hombre así, porque simplemente no le pueden clasificar. Weil no ja, hay un Premio Nobel de periodismo. Weil er ja alles irgendwo, was er gemacht hat, eine starke politische Komponente hat, kommt da vielleicht jetzt wieder Vargas Llosa rein, der sagt, Utopien in der Politik nicht. Ne? Wie wir letzte Woche festgestellt haben, deshalb schon ausgeschlossen. Naja, Vargas Llosa hat ja seine eigenen seltsamen, doch sehr rechten Ansichten, die haben wir hier ausführlich zum Teufel geschickt, ihn aber doch als Schriftsteller und Dichter loben müssen. Was man von Günter Wallraff nicht sagen kann. Ne? Günter Wallraff, wie gesagt, bei den Verlierern, auf der Seite der Verlierer. Hören wir eine kleine Reportage, die dauert nur 3 Minuten, aber die ist interessant, die setzt uns ein bisschen ins Bild über sein letztes großes Unternehmen. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, das haben wir im Mai, glaube ich, nein, im April hat Niemandsland schon etwas darüber gebracht. Aber hören wir nochmal rein. Der Mann war Bild-Zeitungsreporter unter falschem Namen. Er hat als Hamburger Verkäufer gearbeitet und als Türke Ali hat er aufgedeckt, wie ausländische Arbeiter bei uns in Deutschland ausgebeutet werden. Der Kölner Journalist Günther Wallraff, seine Spezialität ist es seit Jahren, undercover zu recherchieren. Und jetzt ist er wieder in eine neue Verkleidung geschlüpft. Er hat sich als Schwarzer verkleidet und ist dann mit versteckter Kamera durch Deutschland gereist. Was er da erlebt hat, das hat er heute in Köln vorgestellt. Der weiße Günther Wallraff verwandelt sich in den schwarzen Migranten Kwami. Beginn eines mehr als einjährigen Experiments. Wie lebt man als Schwarzer in Deutschland? Welchen Vorurteilen und Diskriminierungen ist man ausgesetzt? Typisch Wallraff, er recherchiert mit versteckter Kamera und Mikrofon. Auch ein Kameramann mit getarnter Ausrüstung begleitet ihn. Zum Beispiel in einen Zug mit Fußballfans. Hey, Schwarzer! Hallo! Hallo, ne? Meister? Ja, was Meister? Der Kindermeister. Ja, Meister. Im Kölner Museum Ludwig wurde heute das Ergebnis seiner Arbeit vorgestellt. Ein anderthalbstündiger Kinofilm, der den oft deprimierenden Alltag eines Deutschen mit schwarzer Haut beschreibt. Etwa, wenn Kwani versucht, eine Jagdlizenz zu beantragen. Wo wollen Sie denn jagen? Sie wollen einen Jagdschein. Wir möchten wissen, wie man den macht und wie viel Geld man dafür hinlegen. Sie legen kein Geld hin. Wie kein Geld? Ich würde sagen, Sie gehen jetzt, sonst rufen wir die Polizei. Ja. Kwami, alias Wallraff, wird vor laufender Kamera beleidigt und diskriminiert. Für den Journalisten das Erschreckendste, als er sich zu erkennen gibt, hat niemand ein schlechtes Gewissen. Mehrheitlich haben diejenigen, die wir da heimlich gefilmt haben, nachher noch ihre Zustimmung schriftlich gegeben. Die fanden überhaupt nichts dabei. Die fanden das ganz normal. Und in ihren Kreisen gereicht ihnen das noch zur Ehre. Also das zeigt, das waren keine unbedachten Ausrutscher. Da standen die anschließend noch dazu. Das ist sozusagen ihre Grundhaltung. Menschen mit dunkler Hautfarbe haben es auch in Köln nicht immer leicht. Ich gehe über die Straße und werde beleidigt. Scheiß Neger oder ganz krass, warum hat Hitler dich nicht in die Gaskammer gesteckt oder so. Also so ganz krasse Fälle auf jeden Fall. Da sind wir schon mal im Einkaufen gewesen, da war eine Frau, die hat mir halt das Geld nicht aus der Hand nehmen wollen, weil ich ja schwarz bin, ne? Liege bitte aufs Band und so. Hab ich auch gedacht, das sind Sachen, das müssen sein. Wir haben damals eine Wohnung gesucht und wegen meiner Hautfarbe. Weil meine Frau, sie ist deutsch, das ist mein Sohn. Und deswegen haben wir auch keine Wohnung bekommen. Und daher mussten wir nach Leverkusen ziehen. Genau diese Erfahrungen machte auch Wallraff und sie haben ihn stark belastet. Wenn ich das über sowas an Anmache erlebte, da zog das einen schon runter. Da war das auch die eigene Würde, die verletzt wurde. Nach seiner Rückverwandlung von Kwami zu Wallraff ist sich der Kölner Journalist nicht mehr sicher, ob er als Schwarzer in Deutschland bleiben würde. Ja, das sieht nicht gut aus, ne? Man muss natürlich in die Haut des anderen schlüpfen, um die Diskriminierung selber erleben zu können. Viele Sachen würde man sonst vielleicht gar nicht glauben. Das war alles noch vor Sarrazin, ne? Ja. Übrigens hat gerade Antonio angerufen und hat uns gesagt, der Nobelpreis für Journalismus existiert, aber nicht unter dem Namen Nobelpreis, sondern unter dem Namen Pulitzerpreis. Der wird vergeben von der Universität von Columbia in den USA und hat $10,000 als Preisgeld. Eine hübsche Summe. Was wir nicht genau wissen, ist, ob der nur an angelsächsische Journalisten und Reporter vergeben wird oder ob auch nicht englischsprachige Menschen und Reporter und Journalisten diesen Preis kriegen. Das müssen wir noch rauskriegen. Jedenfalls vielen Dank, Antonio. Wenn wir den bekommen, dann werden wir es wissen. Wenn Niemandsland den bekommt, dann wissen wir Bescheid. Niemandsland für die bestgemachte, journalistisch gut aufbereitete Radiosendung in Europa. Jedenfalls interessant, dass die Vanguardia Günther Wallraff eine Seite widmet. Das ist so interessant, dass wir einen weiteren Beitrag über Günther Wallraff schon in Vorbereitung haben. Wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, nächste Woche eine Wallraff-Frau, eine Wallraff-Verehrerin hier im Studio, die wird uns dann sein neues Buch vorstellen. Bleiben wir beim Thema oder kommen wir zum Thema Kultur, Notizen hier im Niemandsland. In der Stadt quisiera anunciar un proyecto de arte, Foti Art, en la galería H2O. Es una exposición de fotos. H2O os invita a la inauguración. Esto ya ha pasado, era el 14 de octubre de 2010, pero la exposición sigue durante el mes de octubre. Se puede visitar en la galería H2O, en el Carrer Verdi, calle Verdi, 152, aquí en Barcelona. Se llama Foti Art y es una exposición de fotos que tiene que ver mucho con animales. Animal, animal, animal, así se llama la exposición. V. Uccello, curador Elias Robledo, y la exposición permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre, de martes a viernes, de 16 horas hasta las 20 horas, y los sábados de 11 horas hasta las 13 horas. En la calle Verdi, Animal, Animal, Animal, una exposición de arte aquí en Barcelona. Am heutigen Samstag gibt es einen Film, den kann man erwerben mit einer großen Tageszeitung. Da geht es um den Fall Enron. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja, ja. Aber in welche Tageszeitung? El País. Naja. Heute? Heute. Für 2 Euro noch was. Ja, Enron, sehr interessante Geschichte. Ja. Weil Enron war eigentlich, das hat ein Wirtschaftsexperte gesagt, Enron war praktisch der Testwellensittich für die ganze Blase, die nachher geplatzt ist. Enron war sozusagen der Vorbote, der dunkle Vorbote all dessen, was dann geschah mit der Lehman Brothers Krise und dem ganzen Fusch an den Finanzmärkten. Wo wir gerade beim Film sind, ein Film, der auch zu tun hat mit dem Thema, habe ich mir angeguckt vor 3 Tagen, Wall Street 2 von Oliver Stone. Ja. Also ich würde ihn empfehlen, ja. Er ist insofern, es gibt im Grunde nichts Neues, also wer ein bisschen Bescheid weiß, informiert ist, erfährt nichts Neues über die Machenschaften der Banken in Wall Street. Aber trotzdem fand ich sehr interessant, einfach die Figuren, jetzt die Menschen zu sehen, wie sie auftreten, wie sie handeln, wie sie reden, wie sie denken. Also allein schon deshalb fand ich den Film gut. Wall Street 1 habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Wall Street 1 ist glänzend. Also ich weiß nicht, wie Wall Street 2 ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Wall Street 1, würde ich sagen, ist ein Muss. Ja. Wall Street 1 zeigt diesen jungen Gecko, wie er anfängt, in diesem Geschäft tätig zu werden und wie er dann völlig skrupellos beginnt, gesunde Unternehmen auszuschlachten und kaputt zu machen und praktisch auszuplündern, auszusaugen. Und wie ein junger Mann hat einen ganz jungen, aufstrebenden Börsenfreak, den er zum Komplizen machen will, der aber dann sich am Ende voller Abscheu abwendet von seinem Vorbild, diesem Finanzmagnaten und Finanzgenie Gecko, als er erkennt, wie unmoralisch, schmutzig und betrügerisch diese Typen vorgehen. Das wird super gut geschildert. Der Film ist von 1987, das heißt, es sind mittlerweile 23 Jahre vergangen, aber bis der Teil 2 kommt. Ja, also in Wall Street 2 geht es jetzt um den alten Gecko, aber der im Prinzip immer noch das Gleiche macht oder wieder das Gleiche macht. Und natürlich eingeflochten auch in so eine persönliche Geschichte, ist ja Hollywood, da muss das ja sein und ist auch gut so, sonst würde der Film einfach zu trocken sein. Das Einzige, was mir ein bisschen übrig war, worauf ich hätte verzichten können, waren die letzten 5 Minuten. Aber, ja? Ja. Warum? Will Tränen ich, und... Will ich nicht sagen. Ah, gut. Okay. Ja, also wer bereit ist, Geld auszugeben, weil dieser Film läuft jetzt in den großen Kinos, der muss das bezahlen. Aber es gibt auch noch eine Alternative, noch ein Gratis-Film, wieder im Goethe-Institut. Aber ich muss mich entschuldigen, weil ich habe letzte Woche einen Film angekündigt, auch im Goethe-Institut. Und ich war so blöd, meiner eigenen Ankündigung Folge zu leisten, bin hingegangen, aber er war schlecht, sauschlecht. Ich bin nach einer halben Stunde rausgegangen. Aber nächste Woche sieht's besser aus. Am 20. Oktober im 4. Stock im Veranstaltungssaal vom Goethe-Institut in der Manso, abends um 19.30 Uhr, gibt's den Film gratis, wohlgemerkt. Geboren in Absurdistan und von Hushang al-Jari. Jetzt weiß ich nicht, ob der Türke ist oder vielleicht Iraner. Aber jedenfalls geht es in dem Film um die verheerenden Folgen interkultureller Ignoranz in der deutsch-türkischen Gesellschaft. Und zwei Elternpaare, zwei Kulturen, zweimal Nachwuchs und eine Abschiebung. Ich habe hier einen Trailer und die Filmkritik, die ist sehr kurz, das sind nur 2 Minuten. Der junge Mann hat dir gerade ins Mikro geschrien, entschuldige gerne, das war gerade eine kleine Panne. Hören wir mal rein in diese kleine Filmkritik. Jetzt will er nicht, jo. Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Wall Street, Geld schläft nicht. Ist dies ein würdiger Nachfolger des Klassikers von 1987 oder hätte Gordon Gekko lieber im Gefängnis bleiben sollen? Das erfährst du jetzt. Ein seidenes Taschentuch. Eine Uhr. Ein Ring. Ein goldener Geldclip ohne Geld. Und ein Mobiltelefon. Oliver Stone ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure der 80er und 90er Jahre und ich traure nach wie vor der Qualität seiner älteren Filme, wie unter anderem dem Original Wall Street hinterher. Als ich hörte, dass der Kinostart dieses Sequels hier gleich mehrfach verschoben wurde, wusste ich, das ist kein gutes Omen. Wall Street Filmcharakter Gordon Gekko wurde zum Vorbild der echten Männer hinter der internationalen Finanzkrise und er hat anscheinend auch im Gefängnis nicht seine Lektionen gelernt. Michael Douglas, der für den ersten Wall Street übrigens einen Oscar erhielt, ist klasse in jeder seiner Szenen, wenn die auch nicht ganz so zahlreich sind, wie wir uns das wünschen. Frank Langella und Josh Brolin sind wie gewohnt gut. Shia LaBeouf ist okay als Nachwuchshai, auch wenn ihm eine echte Ausstrahlung hier etwas abgeht. Seine beste Arbeit hat er bisher eindeutig in dem Anfang 2010 erschienenen kleinen, aber feinen Episodenfilm New York, I Love You abgeliefert, der übrigens einer meiner Lieblingsfilme ist. Genauso wie An Education, in dem Carey Mulligan, die hier LaBeoufs Freundin spielt, fantastisch war. Beide gehören zu meinen absoluten Lieblingsfilmen 2010 und wenn du das nächste Mal in der Videothek bist, leih dir die gern mal aus. Wall Street, Geld schläft nicht, unterhält zwar, hat aber keine echten Höhepunkte und könnte so viel besser sein. Und ich finde es einfach nur schade, wenn eine Fortsetzung von einem großen Film ihr eigenes Denkmal einstürzt. Jemand hat mich erinnert, dass ich mal gesagt habe, Gier ist gut. Das scheint jetzt legal zu sein. Egal wie viel Geld Sie machen, Mr. Gekko, Sie werden niemals reich sein. Warum nennst du mich nicht einfach Gordon? Der Film ist ab 6 Jahren freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 21. Oktober, in Österreich am 22. Oktober. Er ist wirklich kein total misslungener Film, aber im Vergleich zum ersten Teil einfach total enttäuschend. Und dafür kriegt Wall Street Geld schläft nicht von mir ein C und einen Hubschrauber im Hintergrund. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen und wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood. Immer gute Laune krieg ich von Musik. Wenn der Rhythmus gut ist, krieg ich gar nichts mit. wackel mit der Nase, tanze mit dem Schuh, hopse wie ein Hase, alle gucken zu, ich will immer tanzen, egal wo ich grad steh. Ich will immer tanzen, egal wo ich grad steh. Ich will immer tanzen, egal wo ich gerade bin. In der Straßenbahn zum Beispiel, ich tu ja keinem weh. Tanzen ist das Schönste, fühlt man sich mal schwach. Oder wird man nachts von einem bösen Traum auch wach. Ich will immer tanzen, egal wo ich grad steh. Ich will immer tanzen, egal wo ich grad steh. Dibidibdabdubedo, dabadabada, dibadobado, dadobadibadio. Helge Schneider, das Lied Tanzen. Helge, jo, wir müssen sehr bald raus aus dem Programm. Uns bleiben noch ein paar wenige Augenblicke, um uns zu verabschieden. Werner, was möchtest du zum Abschied sagen? Ja. Wall Street, also sollte man sich ansehen, das hast du schon gehört. Also ich würde ihn mir angucken. Wie fandest du die Filmkritik von Filmkritik TV? Na gut, der scheint ein bisschen frustriert zu sein, weil er Wall Street 1 gesehen hat, was bei mir nicht der Fall ist. Aber gut, ich würde ihn schon empfehlen. Und sonst, gestern standen wir schon am Rande des Abgrunds und heute sind wir hoffentlich schon einen Schritt weiter. Es geht voran. Es geht voran. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Bis nächste Woche Samstag. Wir haben natürlich festgestellt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr und sie haben festgestellt, dass unsere Niemandsland-Sendung live jetzt Samstag ist. Und der Live-Tag ist Samstag und der Wiederholungstag ist Freitag. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Niemandsland de Radio Contrabanda. Ja, vielen Dank, Rosa aus Andalusien. Bis nächsten Samstag. Tschüss, adeo, adios. Agur, haltet die Ohren steif, sagt euer Detlef Jeskatz. Bleibt an den Radios, es gibt hier noch weitere tolle Sendungen bei Contrabanda FM. Gleich die Sendung Ir Tirando, eine Sendung über Politik und Hintergründe zu politischen Themen unserer Zeit. Niemandsland, 91.4 FM. Stiefel, ja mein Hemd und meine Sporen, mein Gewehr, meine Weste und mein Hut, das alles steht mir gut. Ja die Kakteen und der Sand, die Prärie mit ihren Büffeln, die Indianer, Kojoten und der Wald, hier werd ich alt. Ja, der Saloon und die Bank, das Hotel mit Pferdestall, das Gefängnis und der Galgen mit dem Strick, das alles find ich schön. George Bush gewidmet aus dem Niemandsland, Texas. Mir wurde übel mitgespielt, doch ich bin immer noch da. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht verschwunden. In der U-Bahn-Station und in dunklen Gassen wurde ich gejagt, doch ich war nicht zu fassen. Man zählte mich an und man zählte mich aus. Ich klopf den Staub von meiner Jacke und dann geh ich nach Haus. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht verschwunden. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie zwingen. Stadt, allein und ohne Ziel. Und ich traf auf einen Mob, dem mein Gesicht nicht gefiel. Sie schubsten mich rum und sie brüllten mich an. Doch ich bekämpfte meine Furcht und sie kamen nicht durch. Und ich bin nicht unten, ich bin nicht unten. Denn man kann einen ehrlichen Mann nicht auf seine Knie. deine Knie Seine Knie zwingen, denn man kann